بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على سوكبت الله والصلاة والسلام على نبينا محمد الله زيغن هايل زم بروفيت محمد Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir zuletzt gesprochen über Tahur, Wasser, wodurch es Tahir wird. Und wir haben gesagt, es gibt zwei Arten oder zwei Situationen, in denen der Autor Tahur, Wasser als Tahir bezeichnet. Einmal, wenn es tatsächlich sich verändert hat und einmal, wenn es religiös gesehen als verändert betrachtet wird. Und ich möchte euch noch erinnern, vielleicht an einzelne Beispiele, wie zum Beispiel das, die Sache mit dem Wudu der Frau, wenn sie alleine ist, und das übrig gebliebene Wasser davon. Heute, inshallah, werden wir uns über den nächsten Abschnitt unterhalten. Und es geht um, wann etwas najis wird. Und wir müssen aber verstehen, dass in den folgenden Beispielen, die beziehen sich hauptsächlich auf diese, auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn Wasser die Menge von zwei Qulla erreicht hat, dann wird es nicht unrein. Das heißt also, wir haben von vornherein gesagt, dass wir nicht gemäß der umgekehrten Schlussfolgerung dieses Hadithes handeln und deswegen gelten nicht viele Beispiele von denen, die oder eigentlich fast gar nichts von dem, was wir jetzt erzählen, wird für den Madhab gelten, den wir für uns gewählt haben. Aber trotzdem, da wir den Text Zad al-Mustaqna' behandeln, wollen wir verstehen, wie das die meisten Gelehrten sehen, unter anderem al-Hajjawi selbst, rahimahullahu ta'ala. Insofern, der nächste Satz, den wir uns vornehmen möchten, ist der folgende. Najis ist das, oder Najis Wasser ist das, was sich durch eine Najasa verändert hat, damit in Berührung kommt, gekommen ist und das Wasser wenig war. Oder wenn es die Stelle der Najasa verlässt, noch bevor sie weg ist. In diesem Abschnitt geht es, heißt es zwar Najis Wasser, aber eigentlich, wenn man genauer ist, dann meint man Mutanajis. Der Unterschied zwischen dem Begriff Najis und Mutanajis ist einfach, Najis ist an sich unrein und Mutanajis ist verunreinigt. Aber ich habe es so übersetzt, wie der Autor es geschrieben hat, obwohl besser wäre, wenn man an dieser Stelle sagen würde, Mutanajis, das heißt verunreinigt. Denn entweder ist eine Sache an sich unrein, wie das Schwein, oder eine Sache ist unrein geworden, weil sie in Verbindung gekommen ist mit einer Sache, die unrein ist. Okay? Und wenn wir Tahur Wasser haben und es wird mit einer Najis-Substanz vermischt, dann ist das Wasser unrein geworden. In manchen Fällen kann man es voneinander trennen und manchmal kann man es nicht voneinander trennen. Okay? Und jetzt sagt er also, Najis, Wasser, wir haben zuvor also über Tahur gesprochen, dann haben wir über Tahir gesprochen und jetzt sprechen wir über Najis. Und diese Reihenfolge ist auch vernünftig, denn Tahur ist das Wasser, das an sich rein ist und anderes reinigen kann, andere Sachen reinigen kann. Tahir ist an sich rein, kann aber nicht anderes reinigen. Und Najis ist der letzte Fall, es ist an sich unrein und verunreinigt anderes. Und im Folgenden, in diesem Satz, den wir gerade vorgelesen haben, hat der Autor, rahimahullah ta'ala, drei Beispiele erwähnt. Und das erste, diese Beispiele, wie gesagt, die sind ausgewählt und also sorgfältig ausgewählt. Das erste Beispiel ist ein Beispiel, das unter Übereinkunft der Ulama gilt. Und danach folgen zwei Beispiele, über die es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und deswegen macht es Sinn, dass man erstmal über das spricht, was eindeutig ist, und danach spricht man über das, was mehrdeutig ist. Er sagte, Najis Wasser ist das, was sich durch eine Najasa verändert hat. Und das gilt unter Übereinkunft, wie wir gesagt haben, laut Ibn al-Munzir, rahimahullah, und Ibn Qudama al-Maqdisi. Und es spielt hier keine Rolle, ob die Veränderung wenig ist oder viel ist. Ihr könnt euch noch daran erinnern, als wir gesprochen haben über Wasser, wir haben ganz normales Quellenwasser zum Beispiel, das ist also Tahur, und wenn das jetzt vermischt wird mit etwas, was Tahir ist, wie zum Beispiel Seife oder Tinte oder anderes, was sich mit dem Wasser natürlich vermischt, ja, dann haben wir gesagt, wenn es eine ganz leichte Veränderung ist, ist es irrelevant. Dann ist es irrelevant. Okay? Das heißt, es muss schon, diese Veränderung muss schon Oberhand gewonnen haben. Ja? Und bei diesem Thema jetzt aber, wenn Wasser sich vermischt mit etwas, was Najis ist, da schauen wir nicht, ob es sich leicht verändert hat oder stark, sondern wir schauen nur, ob es sich überhaupt verändert hat. Ob wenig oder viel, ist für uns in diesem Fall unerheblich. Beispiel, jemand kippt Blut in einen Eimer Wasser. Das Blut, die Farbe ist nicht, Entschuldigung, der Geruch, der ist nicht so intensiv, aber die Farbe sehr wohl. Insofern, sobald das Wasser sobald das Wasser rot ist, dann auf jeden Fall ist Najis bei allen Gelehrten bezüglich dieser Thematik. Natürlich, wenn man davon ausgeht, dass Blut auch Najis ist, und davon gehen wir jetzt aus, dann auf jeden Fall bei allen ist dieses Wasser Najis geworden. Und auch wenn es nur wenig war und das Wasser zum Beispiel leicht orangefarbig geworden ist, also leicht gerötet ist, dann wäre das Wasser Najis. Das gleiche gilt, wenn man es nur am Geruch erkennen würde oder nur am Geschmack erkennen würde. Und erst recht natürlich, wenn sich zwei von drei Eigenschaften oder alle drei. Also wenn sich alle drei, dann auf jeden Fall bei zwei auch und bei einem auch. Bei der Vermischung von Tahur mit Tahir, da haben wir gesagt, es kommt darauf an, wie stark es sich verändert. Tayyib. Dann lesen wir weiter. Also noch einmal den Satz von Anfang an. Najis Wasser ist das, was sich durch eine Najasa verändert hat. Er hat also keinen Unterschied gemacht, stark verändert, schwach verändert, völlig egal. Damit in Berührung kommt und das Wasser wenig war. Das ist der zweite Fall. Also wir haben Najasa und Wasser kommt damit in Berührung und ist wenig gewesen. Dieses zweite Beispiel, wie wir vorhin angekündigt haben, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Warum? Weil das aufgebaut ist auf dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn Wasser eine Menge von zwei Kulla erreicht, dann wird es nicht unrein, Najis. Und deswegen hat er extra gesagt, wenn Wasser mit einer Najasa in Berührung kommt und das Wasser wenig war. Denn wenn es viel wäre, dann haben wir keine Meinungsverschiedenheit. Also wir müssen jetzt ein paar Fälle voneinander unterscheiden. Du hast Unreinheit und du hast wenig Wasser oder du hast viel Wasser. Wenn du viel Wasser hast, dann wird sich auch aufgrund dieser wenigen Unreinheit natürlich weder der Geruch, Geschmack noch die Farbe verändern. Also dieser Fall ist uninteressant bei allen Ulama. Wenn ein Meer in Verbindung kommt, in Kontakt kommt mit einer Najasa, das interessiert niemanden in dieser Fall. Keiner würde sagen, dass das Wasser dadurch Najis wird. Der zweite Fall ist, dass wenig Wasser in Kontakt kommt mit Najasa. In diesem Fall gibt es nur in einem von beiden Fällen eine Meinungsverschiedenheit. Der erste Fall ist nämlich, dass das Wasser sich verändert, weil es wenig war und die Najasa darauf Einfluss gehabt hat. In diesem Fall, auch dieser Fall ist uninteressant, weil dieser Fall gilt, unter Übereinkunft der Gelehrten ist das Wasser dadurch Najis geworden, wie wir vorhin gesagt haben. Also ist der einzige Fall, der uns interessiert, ist, dass wenn wenig Wasser auf Najasa trifft und dieses Wasser nicht verändert wird. Das ist der einzige Fall, der für uns interessant ist. Und wir haben gesagt, wir achten darauf, ob der Geruch oder die Farbe, der Geschmack sich verändert haben. Und wenn sich nichts davon verändert hat, dann gilt das Wasser für uns als Tahur oder Tahir, je nachdem, was es vorher gewesen ist. Und das Najis, also es wird nicht dadurch Najis. Und die anderen Gelehrten, die sich auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit zwei Kulla stützen, sie sagen, dass das Wasser in diesem Fall Najis geworden ist, allein dadurch, dass es in Berührung gekommen ist mit der Najasa, weil es wenig Wasser war. So. Das ist der zweite Fall. Der dritte Fall, er sagte, oder wenn es die Stelle der Najasa verlässt, noch bevor sie weg ist. Oder wenn es die Stelle der Najasa verlässt, noch bevor sie weg ist. Das ist auch, wie gesagt, diese Sache musste der Autor erwähnen, nach seinem Madhab. Warum? Weil, wenn du Unreinheit hast an deiner Kleidung und du willst diese Unreinheit wegwaschen, dann nimmst du immer Wasser. Und dieses Wasser, was du benutzt, ist wenig Wasser. Und dieses wenige Wasser kommt immer wieder in Kontakt mit der Najasa. Und deswegen wäre das eine unendliche Schleife. Du könntest niemals dein Kleid reinigen, weil jedes Mal wäre das Wasser wieder Najis. Und deswegen sagte er, das Wasser ist nur Najis, solange dort noch die Najasa vorhanden ist. Diesen Fall muss er ausnehmen. Und deswegen will damit sagen, wenn du zum Beispiel dein Kleidungsstück dreimal waschen musst, dann beim ersten Mal und beim zweiten Mal, beim ersten Waschdurchgang, beim zweiten Waschdurchgang, das Wasser, was übrig geblieben ist, Wasser, was sozusagen abgelaufen ist, ist Najis. Aber beim dritten Mal, wenn dadurch die Najasa weg ist, dann ist es gezwungenermaßen Tahir und ich kann nicht sagen, dass es Najis ist. Weil sonst könnte ich meine Kleider niemals waschen. Wir haben letztes Mal gesagt, dass das einer der Argumente ist, die Ansicht, die bevorzugte Ansicht noch mehr stärken, zu sagen, dass es eben nur auf eine der drei Eigenschaften ankommt. طيب. Da kommen wir zum nächsten Satz, inshallah. Es kommt jetzt ein weiterer Fall. Er sagte, wenn Najis Wasser viel Tahur hinzugefügt wird, abgesehen von Erde und Ähnlichem, oder viel Najasa sich selbst verändert hat, oder sie wurde dadurch, oder sie wurde davon entfernt, und hiernach bleibt noch viel übrig, das unverändert ist, dann ist es Tahir. Noch einmal den Satz. Wenn Najis Wasser viel Tahur hinzugefügt wird, also wissen, im Endeffekt kommt, dann ist es Tahir. Okay? Das sind jetzt verschiedene Fälle, wo immer wieder am Ende steht, dann ist es Tahir. Nur er spart sich die Worte, indem er dann ist es Tahir am Ende erwähnt, damit er nicht jedes Mal sagt, dann ist es Tahir, dann ist es Tahir, dann ist es Tahir. Dann wird der Text lang und das ist nicht der Sinn dieser Texte. Die Texte sind Texte, die komprimiert sind. Und das Schöne an den Texten ist, wenn man sie einmal verstanden hat, dann liest man sie und versteht sie. Auch in Zukunft noch, weil man sich das gemerkt hat. Man versteht, was er damit sagen will. Man versteht den Aufbau der Sätze. Und dann fällt es einem Faqih leicht, den Fiqh zu wiederholen in kurzer Zeit. Also, wenn Najis Wasser viel Tahur hinzugefügt wird. Antwort, dann ist es Tahur, dann ist es Tahir. Ja? Oder eben Tahur. Abgesehen von Erde und Ähnlichem. Das hat er jetzt ausgenommen. Oder, zweiter Fall, viel Najasa sich selbst verändert hat. Antwort, dann ist es was? Tahur oder Tahir. Oder sie, das heißt die Najasa, das habe ich extra hinzugefügt, steht im Arabischen nicht da, aber damit es nicht noch komplizierter wird. Oder die Najasa wurde davon entfernt und hiernach bleibt noch viel Wasser übrig, das unverändert ist. Das ist der dritte Fall. Dann ist es auch Tahir, beziehungsweise Tahur, je nachdem. Und deswegen können wir das hinzufügen beim Text, gleich sagen, dass eben das Wort Tahir, je nachdem, Tahir bzw. Tahur, im Arabischen steht das Wort Tahura, und Tahura heißt auf Arabisch, ist es rein geworden. Ist rein geworden, sauber geworden. Dann, wenn etwas sauber wird, dann ist es entweder Tahir oder Tahur. Deswegen kann es beides sein. Deswegen haben wir das also hier anmerken, inshallah, die Geschwister bei sich in ihrem Text. Tayyib. Also noch einmal der Satz. Wenn Najis, der erste, wir konzentrieren uns jetzt auf die einzelnen Beispiele. Wenn Najis Wasser viel Tahur hinzugefügt wird. Also wir haben jetzt drei verschiedene Fälle, wo etwas, das Najis ist, Tahir wird. Oder Tahur, richtig? Der Satz vorher war, wann wird Najis, wann wird Wasser unrein? Wann wird Tahur und Tahir Wasser Najis? Und jetzt kommen wir zu einem anderen umgekehrten, jetzt kommt der umgekehrte Fall. Ja, können wir dann ranschreiben, das ist der umgekehrte Fall. Damit wir auch verstehen, was wir eigentlich gerade besprechen. Bei diesem umgekehrten Fall haben wir also Najis und es wird Tahir oder Tahur. Und er sagte, Rahimahullah Ta'ala, wenn Najis Wasser viel Tahur hinzugefügt wird, dann ist es Tahur, müssen wir jetzt in diesem Fall sagen. Ja? Weil du hast eine kleine Menge an Unreinheit, Najis Wasser, und man würde dem Wasser viel Tahur hinzufügen, dann wird dadurch das Wasser Tahir. Ja? Und das ist auch logisch, weil wir gesagt haben, weil der Autor, rahimahullah, den Unterschied macht zwischen viel und wenig. Und er will ja damit sagen, wenn du viel Wasser hast, mehr als zwei Qulla, wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann wird das Wasser nicht najis, nur weil ein bisschen Najasa reingekommen ist. Das will er ja sagen, die ganze Zeit. Und deswegen in diesem Fall, jetzt einfach der umgekehrte Fall. Statt dass du Najis in Tahur viel Wasser reinmachst, hast du erstmal Najis und du machst dazu viel Tahur Wasser. Okay? Könnte ja in bestimmten Fällen wichtig sein. Und aber wir haben gesagt, gemäß der richtigeren Ansicht, wir schauen nur auf die drei Eigenschaften. Aber wir sind dabei, den Text zu verstehen und zu erläutern. Und der Beweis, auch dass es nicht auf die Menge ankommt, ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Anas ibn Malik, Hadith bei Bukhari bei Muslim. Und zwar ist einmal ein Araber, ein Beduine, in die Moschee gekommen und hat in der Moschee sein Geschäft verrichtet. Hat in der Moschee sein Geschäft verrichtet, sein kleines Geschäft verrichtet. Daraufhin wollten die Leute ihn sozusagen darauf hinweisen, zurechtweisen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, die sollen ihn in Ruhe lassen. Und danach hat er angeordnet, dass sie einen Eimer Wasser nehmen sollen und diesen Eimer Wasser kippen sollen auf die Stelle, wo er sein Geschäft verrichtet hat. Und das weist eben darauf hin, dass es nicht auf die Menge ankommt, sondern es geht darum, dass die Najasa weggemacht wird. Dass das Tahur Wasser überwiegt. Dass die Eigenschaften dieses Platzes, an dem die Najasa war, nicht mehr vorhanden sind. Jemand sein Geschäft verrichtet, dadurch ist Urin an dieser Stelle. Wenn du jetzt einen Eimer Wasser rüber kippst, dann veränderst du den Geruch, die Farbe und den Geschmack. Das ist alles weg und weggewaschen sozusagen. Und erst recht, wenn es natürlich auf Erde war oder auf Sand war, dann ist die Sache ist unerheblich. Und das beweist auch, dass es nicht relevant ist, die Menge, sondern relevant sind die Eigenschaften dieser Unreinheit. Wenn sie weg sind, dann gilt diese Unreinheit als nicht vorhanden. Wallahu a'lam. Er sagt, abgesehen von Erde und Ähnlichem, diese Ausnahme musste er machen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا. Das heißt also sinngemäß, die gesamte Erde wurde mir zu einer Moschee gemacht. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, jeder, den also das Gebet erwischt, die Gebetszeit erwischt, kann also beten, egal wo ist. Und dann sagte er, وَتُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا. Und die Erde, der Sand, die Erde, was auch immer, sagte, ist Tahur gemacht worden für mich. Ist für mich Tahur gemacht worden. Wenn er jetzt nicht gesagt, diese Ausnahme gemacht hätte, dann könnte man darunter verstehen, dass man auch mit Erde Najasa entfernen kann. Das ist aber nicht der Fall, denn Erde kann man verwenden zur Reinigung, allerdings für die Reinigung im übertragenen Sinne. Also nicht der Khabath, sondern der Hadath. Genau. Nicht der Khabath, sondern der Hadath. Und zur Entfernung von Khabath braucht man also dringend Tahur Wasser. Deswegen hat er die Erde ausgenommen. Ja? Oder, und er sagt Unähnliches, könnte sich beziehen auf anderes, was wie die Erde, ja? Allahu a'lam. Also könnte sich beziehen auf, weil wenn man Tayammum macht, da kann man das ja machen mit Erde, mit Sand, gemäß der richtigen Ansicht, aber auch mit Steinen. Alles, was auf der Erdoberfläche natürlicherweise liegt. an Leblosen. Ja? Diese Sachen, da kann man damit Tahur, kann man damit Tahammum machen. Deswegen wahrscheinlich meint er das damit. Wallahu ta'ala. Dann sagt er weiterhin, der dritte Fall, oder der zweite Fall, Entschuldigung, oder viel Najasa sich selbst verändert hat. Oder viel Najasa sich selbst verändert hat. Abu Talha, radiallahu ta'ala anhu, als der Wein verboten wurde, hatte er Wein, das Waisenkindern gehört, für die er verantwortlich war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm angeordnet, dieses auszuschütten und nicht zu verwenden. Das weist darauf hin, dass man aktiv Wein nicht verwenden darf, auch nicht umwandeln darf. Aber was man, also das heißt, man darf auch nicht Alkohol nehmen und das sozusagen zu Essig verwandeln, also aktiv. Ja. Aber wenn die Sache von alleine zu Essig wird, dann darf man es verwenden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch Essig als Nahrung verwendet. Insofern unterscheiden die Ulama, ob man das aktiv gemacht hat oder ob es von alleine sich verändert hat. Und das ist das Beispiel für diese Kategorie, oder viel Najasa sich selbst verändert hat. Du hast Alkohol und dieser Alkohol wurde zu Essig, dann gilt er als Tahir. Ja? Deswegen hat er gesagt, wenn es sich selbst verändert hat. Ansonsten, wenn man aktiv das macht, dann nicht. Oder, das dritte Beispiel, oder sie, das heißt die Najasa, wurde davon entfernt und hiernach bleibt noch viel Wasser übrig, das unverändert ist. Das ist das dritte Beispiel, wann Najasa sozusagen etwas, was Mutanajis ist, etwas verunreinigt ist, Tahir wird. Also, in diesem Fall aber Tahur. Oder sie, die Najasa, wurde davon entfernt und danach bleibt noch viel Wasser übrig, das unverändert ist. Das Beispiel dafür ist der Hadith über einen Brunnen von Buda'a. Dieser Brunnen von Buda'a, darin haben sich Unreinheiten befunden. Und diese Unreinheiten, wie zum Beispiel tote Tiere oder Blut oder ähnliches, hat man entfernt und danach hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, ob man daraus noch Wudu machen darf oder nicht. Im Hadith steht das zwar nicht so drin, aber es ist ja logisch, dass wenn Unreinheiten drin sind, kein Mensch wird seinen Eimer reintun und dann daraus Wudu machen. Das ist nicht logisch. Ja? Logisch ist es, dass die Unreinheiten entfernt worden sind und dann stellt sich die Frage, darf man diesen Brunnen noch verwenden zur Reinigung oder darf man ihn nicht verwenden? Und nach in diesem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Wasser ist rein und wird durch nichts verunreinigt. Das Wasser ist rein und wird durch nichts verunreinigt. Das heißt, grundsätzlich gesehen haben wir Wasser wie Quellenwasser und anderes als Tahur zu betrachten und erst wenn es sich verändert hat, gilt diese Veränderung. Aber da die Najasa nicht mehr da ist und wir Tahur-Wasser haben und auch so aussieht wie Tahur-Wasser, nach der Ansicht der Mehrheit, weil es natürlich viel Wasser ist, dann brauchen wir nicht danach zu fragen, ob es Tahur ist oder nicht, sondern es gilt als Tahur. Ja. Also noch einmal, um das Beispiel zu verstehen, du hast viel Wasser, Quelle, eine Wasserquelle, ein Brunnen, da hat viel Wasser drin. Da war Unreinheit drin, das hat die Unreinheit entfernt. Jetzt bleibt viel Wasser übrig, das unverändert ist, wie er sagte. In diesem Fall gilt es als Tahur, beziehungsweise Tahur. Das sind die Fälle, jetzt haben wir alle Fälle abgedeckt, liebe Geschwister, über Wasser, wenn es sich verändert, entweder von Tahur zu Tahir oder von Tahur zu Najis oder von Najis zu Tahir oder von Najis zu Tahir. Haben wir alle Fälle, Alhamdulillah, jetzt abgedeckt. Im Anschluss jetzt stellt sich eine neue Frage und das gehört jetzt zu der geordneten Anordnung der verschiedenen Themen, die der Autor erwähnt hat, weil zuerst einmal ist es klar, es hat sich was verändert oder es hat sich etwas nicht verändert. Wie gehen wir damit um? Aber es ist die Frage, wenn wir uns nicht mehr sicher sind. Jetzt fragen wir uns, hat sich überhaupt was verändert oder nicht? Okay? Vorher haben wir ganz klar sagen können, das waren alles Beispiele für Fälle, wo wir ganz klar sagen konnten, es hat sich etwas verändert. Darf ich es noch verwenden oder darf ich nicht mehr verwenden? Jetzt ist die nächste Stufe, ist, ich weiß nicht, ob es sich verändert hat. Es kann sein, es hat sich verändert. Es kann auch sein, dass sich nichts verändert hat. In diesem Fall, wie geht man damit um? Der nächste Satz lautet, ist man sich unsicher, ob Wasser oder anderes Najis oder Tahur ist, baut man auf Gewissheit auf. Ist man sich unsicher, ob Wasser oder anderes Najis oder Tahur ist, baut man auf Gewissheit. Tahur, auch hier kann man Querstrich machen, Tahir. Tahur bzw. Tahir. Weil das gilt für beides. Und auf Arabisch kommt das Wort Tahara vor. Und Tahara kann sich beziehen auf etwas Tahures und auf etwas Tahares, wie wir auch gleich sehen werden, inshallah. Also, jetzt kommen wir zu einem neuen Thema. Die Stufen der Kenntnis sind vier. Entweder du bist von einer Sache hundertprozentig überzeugt. Oder du bist von einer Sache überzeugt, aber nicht zu 100%. Du bist davon überzeugt. Überzeugung bedeutet, du bist zu mehr als 50% davon überzeugt. Aber eben nicht hundertprozentig. Also wie man sagt, zwischen ab 51 bis 99%. Das nennt man Überzeugung. Die dritte Stufe ist Zweifel. Das sind 50%. Du hast also keinen Hinweis für die eine oder die andere Sache. Du weißt es nicht. Kann so sein und kann aber auch so sein. Du hast keine Hinweise, weder für die eine Sache noch für die andere Sache. Die vierte Stufe der Überzeugung ist Einbildung oder Irrtum. Das ist, wenn es weniger als 50% sind. Also zwischen 1 und 49%. Das nennt man auf Arabisch Waham. Die erste Stufe, noch einmal, die hundertprozentige nennt man Yaqin. Das ist hundertprozentig, sicher, da gibt es keinen Zweifel. Was ist zum Beispiel Yaqin? Yaqin, dass es nur einen Gott gibt. Yaqin ist, dass der Koran das Buch Allahs ist und seine Worte sind. Yaqin ist, in Bezug auf die Authentizität, alles was Mutawater ist. Und so weiter und so fort. Es gibt einige Sachen, die sind Yaqin. Die zweite Stufe ist Al-Dhann. Was haben wir gesagt? Überzeugung. Wann? Zwischen 51 und 99%. Und diese Überzeugung spielt eine große Rolle, weil wir unsere Regeln, unsere Religion aufbauen dürfen auf Überzeugung. Und deswegen erst recht natürlich auf hundertprozentige Sachen. Aber die anderen beiden Stufen, Zweifelhaftes und Einbildung, da bauen wir nichts drauf auf. Da bauen wir nichts darauf auf. Er sagt jetzt, rahimahullah, also diese Stufen mussten wir nur verstehen, weil es geht jetzt uns um Unsicherheit. 50%, 50-50. Sobald einer sagt, ich denke, es ist eher so, und diese Aussage, natürlich muss auch etwas begründen, ja, muss irgendeinen Beweis dafür haben, er muss irgendwas stützen. Sobald er sagt, nee, ich denke, es ist eher so, weil ich erfahrungsgemäß so und so lange dafür brauche, weil ich erfahrungsgemäß die Tahir-Sachen immer an diesen Eimer stecke und so weiter, da haben wir Hinweise drauf. Aber wir reden jetzt davon, dass jemand überhaupt nicht weiß, was er wie er handeln soll. 50-50. Ist man sich unsicher, ob Wasser oder anderes Najis oder Tahur ist, beziehungsweise Tahir, baut man auf Gewissheit auf. Was bedeutet anderes, zum Beispiel Wasser oder Kleider? Oder der Boden, den du beten willst, ja? Was auch immer. Du bist dir nicht sicher. In diesem Satz steckt ein ganz wichtiger Grundsatz drin. Und dieser Grundsatz, liebe Geschwister, dabei geht es darum, dass man immer schauen muss, was grundsätzlich der Fall ist. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben einen Eimer Wasser. Und natürlich jetzt nochmal möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Hinweis mit Sicherheit werde ich Ihnen nicht jedes Mal sagen können, ja. Aber der Hinweis ist sehr wichtig, dass die Beispiele, die wir erwähnen, manchmal sie sind realistisch, manchmal sie sind unrealistisch. Also ich meine unrealistisch, die kommen fast nie vor, haben keine praktische Relevanz, keine große praktische Relevanz. Und manchmal die realistischen Beispiele treffen nicht auf dich zu, aber auf andere Menschen. Insofern, es geht nicht um diese Beispiele an sich, sondern es geht jetzt darum, das Hirn zu trainieren, zu verstehen, was der Autor sagen will. Es geht darum, das Hirn zu trainieren auf eine bestimmte Regel. Und in diesem Beispiel geht es also um einen Eimer Wasser, aus dem ein Hund getrunken hat oder eben nicht. Da kann genauso auch ein Fuchs daraus getrunken haben. Und es müsste kein Eimer Wasser sein, es kann auch was anderes gewesen sein. Okay, kann auch Essen sein, ob er davon gegessen hat oder nicht. Deswegen uns geht es um die Regel zu verstehen. Er hat gesagt, wir sollen immer schauen, was grundsätzlich der Fall war oder ist. Beispiel: Wir haben einen Eimer Wasser und wir wissen nicht, ob ein Hund davon getrunken hat oder ob er nicht davon getrunken hat. Tayyib, bevor uns dieser Zweifel aufkam, was war da der Fall? Bevor wir diesen Zweifel bekommen haben, weil wir die Spuren des Hundes gesehen haben, okay? Bevor die Zweifel kamen, war der Fall eindeutig, dass der Hund nicht davon getrunken hat. Logischerweise. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob er davon getrunken hat. Und dann frage ich mich jetzt nur noch, das Wasser, was da drin war, ist es Tahur oder Tahir? Was war es vorher? Wenn es Tahur war, dann gilt es für mich jetzt immer noch als Tahur und fertig. Wenn es Tahir war, gilt es für mich immer noch als Tahir und fertig. Und wenn es Najis war, ist es uninteressant. Logischerweise. Weil wenn der Hund davon dann getrunken hat, wird es nur noch unreiner. Und der Beweis für diesen Grundsatz, dieser Grundsatz lautet Al-Yaqinu la yuzalu bis-shakk, das heißt, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Der Beweis für diesen Grundsatz finden wir in mehr als einem Hadith. Unter anderem im folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, es geht darum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt. Er sagt, manchmal beten wir und dann wissen wir nicht, ob wir unseren Wudu verloren haben oder nicht. Was sollen wir machen? Und er sagte wortwörtlich, wir bilden uns ein, man bildet sich ein, dass etwas ausgetreten ist. Was sollen wir machen? Das ist die Frage gewesen. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Er soll sich nicht wegbewegen oder er soll sein Gebet nicht beenden oder verlassen, bis er ein Geräusch gehört hat oder einen Wind wahrgenommen hat, den Geruch wahrgenommen hat. In diesem Hadith ist klar und deutlich, dass man vorher sein Gebet angefangen hat und man hatte Wudu. Und jetzt ist man sich nicht sicher, ob man den Wudu verloren hat oder nicht. In diesem Fall sollst du, wenn du die Zweifel hast, und das ist der Fall, du hast Zweifel, 50-50, kann sein, kann aber auch nicht sein, und du hast keinen Hinweis, der auf das eine oder andere hinweist. Deswegen sollst du dich auf das stützen, was vorher der Fall war. Und zwar, du hast Wudu gehabt, dein Gebet ist gültig, du betest weiter. Ausnahme wann? Wenn du hundertprozentig sicher bist oder wenn du überzeugt bist. Weil hier zum Beispiel, bis du ein Geräusch hörst, wenn du was gehört hast, dann brauchst du dich nicht mehr fragen und nicht, dann brauchst du keine Zweifel haben. Weil dann hast du was gehört, das heißt, es ist auf jeden Fall etwas ausgetreten. Natürlich muss man dabei unterscheiden, ob man alleine war und andere Leute zusammen war. Und auch der Geruch ebenfalls. Okay, das heißt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will dir sagen, bleib bei dem, was sicher ist, es sei denn, du hast einen deutlichen Hinweis darauf, dass etwas nicht mehr der Fall ist. Und ein anderer Beweis, ein anderer Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, er sagte, al-bayyinatu ala al-mudda'i. Das heißt, die Beweisführung obliegt demjenigen, der etwas behauptet. Derjenige vor Gericht oder in einem Prozess oder einem Streitfall, der etwas behauptet, das ist immer derjenige, der etwas, der das sagt, was nicht grundsätzlich der Fall ist. Jemand reicht eine Klage ein und sagt, der so und so hat mich bestohlen. Die Norm ist nicht zu stehlen. Die Norm ist, dass jeder hat seine Sachen bei sich. Und wenn jemand kommt und etwas wegnimmt, das ist gegen die Norm. Deswegen ist er derjenige, der etwas beweisen muss. Ähnlich zum Beispiel, jemand hat dir Geld geliehen. Und man ist sich einig, dass der eine hat dem anderen Geld geliehen. Dann derjenige, der das Geld geliehen hat, er behauptet, er hat das Geld zurückbezahlt. Also muss er auch beweisen, dass er es zurückbezahlt hat. Ansonsten gilt die Aussage desjenigen, dem das Geld gegeben hat. Weil darüber ist man sich einig. Man war sich einig, dass er ihm das Geld gegeben hat. Und man ist sich nicht einig darüber, ob er das Geld zurückbezahlt hat. Ja. Und da gibt es tausend Beispiele dafür. Deswegen ist diese Regel Gold wert und bezieht sich auf alle Bereiche des Fiqh. Auf alle Themen des Fiqh findet man diesen Grundsatz wieder. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Imam al-Tirmidhi in seiner Hadith-Sammlung: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةِ. Wenn jemand von euch sich nicht sicher ist, ob er eine oder zwei Raka'a verrichtet hat, dann soll er von einer ausgehen. وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ. Und wenn er sich nicht sicher ist, ob es zwei waren oder drei, dann soll er von zwei Raka'a ausgehen. Und also dieser Grundsatz heißt, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Und das ist einer der fünf fundamentalen Grundsätze. Der zweite ist, dass die Taten von den Absichten abhängen. Und der dritte ist, dass Schaden beseitigt wird. Und der vierte ist, dass Erschwernis zieht Erleichterung mit sich. Und der fünfte Grundsatz ist, dass das, was gang und gäbe ist, gilt. Das, was gang und gäbe ist, gilt. Also noch einmal kehren wir zurück zum Text. Wenn man Tahur, Entschuldigung, das war jetzt das Beispiel, wenn man sich nicht sicher ist. Ja? Das haben wir jetzt gesagt. Wenn man sich nicht sicher ist, dann geht es ja immer davon aus, dass was vor der Fall war. Deswegen, liebe Brüder und liebe Schwestern, wenn jemand also sich nicht sicher ist, ob sein Eimer, wo Wasser drin war, Tahir oder Najis ist, wir können nicht einfach sagen, er soll davon ausgehen, dass es Tahur war. Man kommt drauf an. Ja. Der erste Fall ist, du nimmst Wasser in deinen Eimer rein und vom Wasserhahn, ja, ich gehe mal davon aus, dass es Tahur ist, dein Wasser, und dann am nächsten Tag, du bist dir nicht sicher, ob es Najis geworden ist. In diesem Fall, du gehst davon aus, dass es Tahur ist. Der zweite Fall ist, du hast einen Eimer und da war Najasa drin. Und am nächsten Tag hast du vergessen, ob du den Eimer entleert hast und mittlerweile frisches Wasser reingefüllt hast oder nicht. In diesem Fall, du gehst davon aus, dass es Najis ist, logischerweise. Deswegen, also, du musst immer davon ausgehen, was grundsätzlich der Fall ist. طيب. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Wenn man Tahur von Najis nicht unterscheiden kann, ist beides zu verwenden Haram. Und man untersucht es nicht. Für den Tayammum ist es auch keine Bedingung, beides zuerst auszukippen oder zusammen zu schütten. Wenn man Tahur von Najis nicht unterscheiden kann, ist beides zu verwenden Haram. Beispiel dafür ist, man hat zwei Eimer Und um den einen Eimer befinden sich Spuren eines Hundes. Beim anderen nicht. Du bist jetzt also nicht sicher, ob der Hund von welchem der beiden er getrunken hat oder ob er überhaupt getrunken hat. Wir gehen jetzt davon aus, du weißt, dass er getrunken hat, weil er vorher Durst hatte und jetzt hat er keinen Durst mehr. Vorher hat er gehäschelt, jetzt häschelt er nicht mehr. Und nur um den einen der beiden Eimer befinden sich Spuren seiner Pfoten. Oder könnte auch sein, das Wasser beim einen bewegt sich und beim anderen bewegt sich nicht. Was darauf hinweist, dass er seine Zunge gerade darin gehabt hat. Wenn es nicht möglich ist, das eine vom anderen zu unterscheiden, wenn ich also nicht weiß, von welchen beiden er getrunken hat, dann ist beides zu verwenden haram. Das gilt aber natürlich immer noch nur beim Madhab, der unterscheidet zwischen wenig und viel. Logischerweise. Denn wir haben ja gesagt, für uns persönlich, uns interessiert die Eigenschaften des Wassers. Ja. Theoretisch, selbst wenn er davon getrunken hätte und das Wasser hat sich nicht verändert, würde ich es als Tahur betrachten. Aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen speziellen Fall angeordnet, dass man seinen Eimer reinigt. Ja? Aber es geht jetzt einfach darum, man kann ja auch ein anderes Tier nehmen, ja? Man kann ja auch Fuchs nehmen oder so. Insofern ist der Hund ein Spezialfall, weil man da auf jeden Fall ihn reinigen muss. Also, wenn wir zwei Eimer haben und wir wissen, dass in einem von beiden Najasa reingekommen ist, dann darf man nach diesem Madhab, der unterscheidet sich in viel und wenig, beide Eimer nicht mehr verwenden. Warum? Weil wenn du mit einem der beiden Eimer Wudu machst, dann kann es sein, dass es der Eimer war, dessen Wasser nicht Tahur war, und dann ist dein Gebet ungültig. Und wenn du es, das heißt, du kannst nur zu 50% richtig liegen. Weil wir reden hier davon, dass man nicht weiß. Wir sind bei 50-50. Wenn wir uns eher sicher wären, dann würde der Fall gar nicht auf dieses Beispiel zutreffen. Wir sind jetzt beim Fall 50-50. Und du machst mit einem von beiden, das heißt, du bist jetzt für 50% sicher, dass dein Wudu korrekt ist und dann auch dementsprechend dein Gebet. Und darauf darf man kein Gebet aufbauen, haben wir gesagt. Du darfst nur auf Überzeugung oder auf Gewissheit aufbauen. Und wenn du einmal von dem einen machst, und einmal vom anderen machst, Wudu, dann weißt du, dass du Wudu korrekt gemacht hast, bei einem von beiden Malen, aber du hast auf dich auf jeden Fall Najasa. Und deswegen darfst du damit nicht beten, dein Gebet ist wieder ungültig. Das ist das Beispiel. Jetzt sagt er, und man untersucht es nicht. Und man untersucht es nicht. Er will damit sagen, wenn du dir nicht sicher bist, brauchst du und sollst nicht schauen auf irgendwelche Hinweise. Richtiger ist allerdings, dass man, bevor man auf Gewissheit aufbaut, erst einmal untersuchen muss. Also noch einmal der Fall. Du hast zwei Eimer, du weißt nicht, welchen von beiden der Hund getrunken hat. Er sagt dir sofort, bau auf Gewissheit auf. Halas? Gewiss ist es, der Hund auf jeden Fall getrunken hat, einen von beiden. Also musst du darfst du keinen von den beiden Eimern verwenden. Aber richtiger, haben wir gesagt, ist die Ansicht, dass man zuerst einmal schaut, ob es Hinweise gibt. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, die Schafi'iyya, manche Malikiyya und die Hanafiyya. Und ihr Beweis ist wie bei der Qibla, wo man sich auch erstmal Mühe geben muss. Und beides ist nämlich eine Bedingung für die Gültigkeit des Salah. Sowohl das Wasser, das es sauber war, der Wudu also dazu, als auch die Qibla. Beides ist Bedingung für die Gültigkeit. Und bei der Qibla hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt, dass wir uns Mühe geben sollen, welche Richtung wir beten. Und das gleiche beim Wasser. Außerdem bezeugt dafür der folgende Hadith in Sahih al-Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud sagte, صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat einmal ein Gebet verrichtet. Und der Überlieferer, Ibrahim, was offensichtlich ein Nacha'i, er sagte, ich weiß nicht, ob er zu viel oder zu wenig gebetet hat. Auf jeden Fall hat er im Gebet etwas anders gemacht als sonst. Eine Raka'a mehr, eine Raka'a weniger, zwei mehr, zwei weniger. Irgendwas hat er gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat jemand zu ihm gesagt, hat sich irgendwas verändert in Bezug auf das Gebet? Dann sagte er, wieso? Wa ma dhak? Er sagte, sallaita kada wa kada. Er sagte, weil du hast das und das im Gebet gemacht. Also ist wieder zu viel oder zu wenig gebetet. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. Daraufhin hat er sallallahu alaihi wasallam seine Knie gebeugt, hat sich in Richtung Qibla gewandt und zwei Sajda gemacht und den Salam gesprochen. Also können wir davon ausgehen, dass er im Gebet etwas hinzugefügt hat. Denn gemäß der richtigeren Ansicht, wenn man im Gebet etwas hinzugefügt hat, also eine Raka'a, dann macht man den Taslim nach dem Salam. Das wäre ein Hinweis. Und zweiter Hinweis, denn wenn er weniger Raka'at verrichtet hätte, als er eigentlich muss, dann hätte er es ja nachholen müssen. Ja? Kann aber auch sein, dass er den Tashahud vergessen hatte, den ersten, sallallahu alaihi wasallam, und erst man ihm nach dem Salam darauf hingewiesen ist, und dann kann man es nur noch am Salam nachholen durch zwei Niederwerfen. Wie dem auch sei. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ. Dann hat er sich zu uns gewandt und Folgendes gesagt. إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ. Wäre etwas Neues geschehen in Bezug auf das Gebet, also hätte sich irgendwann eine Regel geändert, denn beim Salatu hat sich was geändert einmal, und zwar war es zwei Raka'at, 2-2-2, die Gebete auf zwei Raka'at, und danach im Gebet auf der Reise ist es so geblieben, aber im Gebet, wenn man nicht auf der Reise ist, wurde hinzugefügt. Ja, so die Gebete, die zwei waren, also aus zwei Raka'at bestanden, wurden zu vier Raka'at. Insofern hat sich was ereignet. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn sich etwas ereignet hätte in Bezug auf das Gebet, hätte ich es euch mitgeteilt. Und das ist ein starker Hinweis darauf, dass wenn es Abrogation gibt, wenn es Nasch gibt, wenn es Aufhebung gibt, wenn es Veränderungen von Gesetzen gibt, dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam teilt uns das klar und deutlich mit. وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. Er sagte, vielmehr bin ich ein Mensch genauso wie ihr und vergesse genauso wie ihr vergesst. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ. Wenn ich also vergesse, dann erinnert mich. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ. Jetzt kommt der entscheidende Teil in Bezug auf das, was wir eigentlich wollen. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand sich im Gebet nicht sicher ist, wie zum Beispiel zwei oder drei Raka'a, فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ, dann soll er versuchen herauszufinden, was die Wahrheit ist. Dann soll er versuchen herauszufinden, was richtig ist. فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ, und dann soll er darauf aufbauen. Also, wenn du dir nicht sicher bist, ob es zwei Rakat waren oder drei, gehst du nicht sofort von zwei aus, gemäß der Grundsatz, dass man immer auf Gewissheit zurückgehen soll. Nein, weil gewiss wäre zwei. Zwei hast du auf jeden Fall, der Zweifel ist bei drei. Okay? Aber erst einmal sollst du schauen, gibt es Hinweise auf das eine oder auf das andere, und davon sollst du ausgehen. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ. Soll erstmal herausfinden, was richtig ist, und dann soll er darauf aufbauen. Egal, ob es zwei oder drei ist, vollkommen egal. Dann sagt er, ثُمَّ لِيُسَلِّمْ, und danach sollst du den Taslim sprechen, ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْهِ, und danach soll man sich zweimal niederwerfen. Und deswegen aber das ist ein anderes Thema, über diesen Hadith werden wir natürlich nochmal sprechen, wenn wir im Gebet kommen, über wenn man sich dort nicht sicher ist. Aber wir sehen, dass die Regeln sind die gleichen. Die Regeln beim Salah in Bezug auf Zweifel sind die gleichen Regeln wie beim wie bei Zakah und auch die gleichen Regeln wie bei Tahara in unserem Kapitel, wo wir jetzt gerade sind. Also noch einmal, wenn man Tahur von Najis nicht unterscheiden kann, ist beides zu verwenden haram und man untersucht es nicht. Wir haben gesagt, richtiger ist, dass man es sehr wohl untersucht und wenn es Hinweise gibt, wie zum Beispiel die Spuren oder man kann sich erinnern, dem einen Wasser war viel Wasser drin, was Tahur war und es kann nicht sein, oder man weiß die beiden Wassermengen, die vorher waren und man weiß, wie viel ein Hund normalerweise trinkt, ja, und man sieht, da gibt es eine Reduktion, dann ist es ein starker Hinweis darauf und insofern handelt man auf jeden Fall gemäß dem, wovon man eher überzeugt ist. Für den Tayammum ist es auch keine Bedingung, beides zuerst auszukippen oder zusammen zu schütten. Das sagt er im Gegensatz zur Schafi'iyya, die ist auch die richtigere Ansicht. Denn Wasser ist zwar vorhanden, gilt aber als nicht vorhanden. Worum geht es hier? Es geht um den gleichen Fall. Stell dir vor, du hast zwei Eimer Wasser und im einen davon ist Najasa. Und du weißt, angenommen, damit wir auch keinen Konflikt haben mit dem Autor, wegen seinem Satz und man untersucht es nicht, man weiß wirklich nicht, in welchen der beiden die Najasa drin war. Dann sagt er, was machst du jetzt? Weil du musst ja Wudu machen, richtig? Und du hast kein anderes Wasser, davon gehen wir natürlich aus. Du hast nur diese zwei Eimer Wasser, logisch. Davon müssen wir ausgehen. In diesem Fall, was machst du? Du musst eigentlich Tayammum machen. Okay? Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Die Bedingung des Tayammums sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr kein Wasser vorfindet. Und er hat Wasser vor sich. Deswegen haben manche Fuqaha gesagt, die Schafi'iyya, dass man diesen Fall beides erstmal auskippen soll. Weil erst dann, gemäß der offensichtlichen Bedeutung der Ayah, hast du tatsächlich kein Wasser. Okay? Aber die Mehrheit der Ulama macht keinen Unterschied, ob du kein Wasser hast oder ob du Wasser hast, das du nicht verwenden kannst. Okay? Und das ist auch richtiger, dass es unerheblich ist, weil das hilft uns auch, weil stell dir vor, jemand hat wenig Wasser. Er braucht es zum Essen oder zum Trinken. Dann wäre es schade, wenn man ihm sagen müsste, du musst es wegkippen, damit du Tayammum machen darfst. Okay? Deswegen, wenn wir sagen, wenn man Wasser hat, man kann es aber nicht verwenden für den Wudu, weil man es dringend für etwas anderes braucht oder weil man sich nicht sicher ist, ob es Tahur ist, dann in diesem Fall, man braucht es nicht wegkippen und man braucht es auch nicht zusammenschütten, weil zusammenschütten wäre auch das Gleiche. Ich habe einen Eimer und einen Eimer, schütte es zusammen, dann ist das Wasser auch sozusagen weg, weil ich kann es nicht mehr verwenden. Und gemäß der richtigen Ansicht braucht man das nicht zu machen und deswegen hat er extra, rahimahullah ta'ala, darauf hingewiesen. Ansonsten natürlich, wenn du das zusammenkippst, und das würde mehr als zwei Kunde werden, das wäre wieder ein anderes Thema. Das wäre dann bei allen Gelehrten, müsstest du das machen. Also angenommen, du hast 200 Liter und nochmal 200 Liter und du weißt nicht, in welchen der beiden 200 Liter die Unreinheit drin war und du kannst es nicht erkennen durch Geruch, Geschmack und du hast keine Hinweise, dann kippst du einfach alles zusammen und du hast auf jeden Fall mehr als zwei Kunde. Weil wie gesagt, ungefähr bei 270 Liter sind die zwei Kunde. Dann haben wir dadurch das Problem natürlich gelöst. Aber das ist ein anderer. Das andere Fall, der sicherlich vielleicht in Firmen vorkommt, die viele Flüssigkeiten zu tun haben, aber nicht im Alltag. Aber darum geht es ja. Wir lernen hier Beispiele, um das Prinzip nach anwenden zu können. Tayyib, liebe Geschwister, der letzte Satz für heute, inshallah, ist, sollte man es nicht von Tahir unterscheiden können, vollzieht man den Wudu ein einziges Mal, indem man einmal vom einen und einmal vom anderen schöpft und ein einziges Salah verrichtet. Wir haben jetzt einen nächsten Fall. Dieser Fall ist was anderes jetzt. Beim ersten, was haben wir die ganze Zeit besprochen? Was konnte man nicht voneinander unterscheiden? Barakallahu fik. Man konnte nicht Tahur und Najis voneinander unterscheiden. Aber jetzt, wir haben einen anderen Fall. Man kann nicht Tahur von was unterscheiden? Von Tahir. Okay. Insofern, hier ist ein bisschen anders, weil in diesem Fall, wenn du dir nicht sicher bist, in welcher der beiden Eimer Tahir und Tahur ist, ist es kein großes Problem, wenn du Wudu aus beiden machst. Richtig? Weil im schlimmsten Falle hast du beim ersten Mal Wudu war ungültig und beim zweiten Mal war Wudu gültig oder umgekehrt. Und dann betest du mit einem 100% gültigen Wudu. Du hast auf jeden Fall einmal richtig Wudu gemacht. Und das ist, was du brauchst. Du brauchst nur einmal richtig Wudu. Richtig? Und wenn dann an deinem Körper Tahur Wasser ist, Entschuldigung, Tahir Wasser ist, das ist egal. Weil wenn jemand aus Versehen meinetwegen Orangensaft auf seine Kleider bekommen hat, oder Apfelsaft oder was auch immer, er darf damit beten. Das ist, gilt als Tahir, gilt als rein, auch wenn man damit kein Wudu machen kann, aber es ist Tahir. Ja. Deswegen ist es in diesem Fall, sagt er, sollte man es nicht von Tahir unterscheiden können, vollzieht man den Wudu ein einziges Mal, indem man einmal vom einen und einmal vom anderen schöpft. Es gibt zwei Ansichten den Gelehrten, wie man da vorgehen soll. Manche haben gesagt, du machst Wudu einmal komplett vom einen Eimer und einmal komplett vom anderen Eimer. Und die zweite Ansicht ist nach manchen Gelehrten die sicherere, ist, dass man einmal schöpft vom einen und einmal schöpft vom anderen. Das heißt also, man benutzt beide einmal gleichzeitig. Ich wasche mir einmal die Hände vom rechten, dann einmal die linken. Dann wieder vom rechten, wieder vom linken. Vom rechten und linken habe ich sozusagen 6-mal das gemacht. Und so mit jedem anderen Teil des Körpers. Und sie sagen, weil wenn man erstmal Wudu einmal komplett macht vom einen, dann hat man eine unentschlossene Absicht. Und die unentschlossene Absicht, sagen sie, führt zur Ungültigkeit des Wudu. Deswegen soll man mit beiden Eimern gleichzeitig machen, dann ist man sich 100% sicher, dass man den Wudu richtig gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist keine sehr starke Bevorzugung, weil in diesem Fall wäre man ja entschuldigt für seine schwankende Absicht. Ja. Ich weiß, dass die meisten Geschwister wahrscheinlich den nächsten Satz nicht mehr bei sich haben. Ich würde aber gerne, weil wir jetzt inshallah den letzten Unterricht haben, für die nächsten 4 Wochen ungefähr, würde ich trotzdem gerne den nächsten Satz noch behandeln. Und deswegen kann man vielleicht aufmerksam ein bisschen zuhören. Es ist keine große Sache, aber dann haben wir inshallah einen Abschnitt beendet, weil dieser eine Satz fehlt noch und dann geht es ein neues Thema, geht es um die Gefäße und Behälter und sowas. Ja? Und deswegen möchte ich gerne noch diesen Satz machen, vielleicht verzeiht ihr mir, aber man kann ja aufmerksam zuhören und dann inshallah kann man trotzdem mitschreiben und den Satz, den man sich eigentlich vorher immer notiert, im Nachhinein dazu schreiben, ausnahmsweise. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen und inshallah verzeiht ihr mir, dass ihr diesen Satz nicht früh genug bekommen habt. In dem folgenden Satz geht es einfach darum, sollte man Tahir von Najis oder Haram Kleidern nicht unterscheiden können, betet man in jedem Kleid genau so oft wie die Anzahl der Najis oder Haram Kleider und fügt noch ein Salah hinzu. Dieses Thema jetzt, liebe Geschwister, ist ebenfalls aufgebaut auf die Sache mit dem Hadith der zwei Qulla. Weil jetzt geht es nicht mehr um Wasser, es geht jetzt um Kleider. Und das hat eigentlich mit dem Thema nichts zu tun. Aber es passt im gesamten Fiqh am besten an diese Stelle, weil es auch wieder darum geht, wann etwas Tahir ist, das Najis wird, wenn etwas Najis wird, ja, was eigentlich Tahir ist. Kleider, Stoff, grundsätzlich ist Tahir, und wann wird es Najis? Und das nennt man im arabischen Nawair. Nawair sind diejenigen Beispiele, sind plural, sind diejenigen Beispiele, die an diese Stelle gut passen zum eigentlichen Thema. Aber sie gehören nicht zum Thema dazu. Weil wir reden hier von, wir reden nicht von der Gebetskleidung, die man Tahir sein muss und man beten darf. Sondern wir reden davon, wann Wasser unrein wird. Und jetzt passt es an diese Stelle ganz gut, auch über die Kleider zu sprechen. Deswegen sollte man dieses Thema nicht gesondert behandeln beim nächsten Unterricht und man noch diesen Satz noch hinzufügen. Tayyib. Auch dieser Hadith, auch diese Angelegenheit ist aufgebaut, wie gesagt, dass man nicht davon ausgeht, dass man unterscheidet durch Geruch, Farbe und Geschmack, sondern es geht hier um die Mengen wieder. Ja? Weil für uns gilt, wenn ich Kleider habe, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie Tahir oder Najis sind, dann ich rieche daran, ich schaue, ob die Farbe sich verändert hat, ja, und dann reicht das für mich aus, wenn keine dieser drei Eigenschaften sich verändert hat. Natürlich geht es hier nur um Najis, weil Kleider müssen Tahir sein, Kleider können niemals Tahir sein. Ja. Deswegen geht es mir nur um den Fall, die Tahir-Kleider, sind sie Najis. Aber auch um Haram-Kleider. Auch um Haram-Kleider. Denn ein Mann darf zum Beispiel keine Seide tragen. Okay? Und ein Mann darf auch kein Gold tragen. Steht hier? Das ist nicht Najis, das ist Tahir. Deswegen hat er gesagt, Najis oder Haram-Kleider. Wir können auch allgemein sagen, Haram, dann ist Najis auch drin beinhaltet, weil man darf nicht was tragen, was Najis ist. Aber er sagte extra, sollte man Tahir von Najis oder Haram-Kleidern nicht unterscheiden können, betet man in jedem Kleid genau so oft wie die Anzahl der Najis bzw. Haram-Kleider und fügt noch ein Gebet hinzu. Wir gehen also einfach zum Beispiel, du hast zu Hause Kleider und du hast da ein Kleid gewaschen, du hast es gebügelt und du hast es aufgehängt. Danach kommt jemand und hängt daneben ein Najis-Kleid auf. Also Kleid, wo meinetwegen er war beim Schlachten und da ist irgendwo Najasa rangekommen, aber er weiß nicht mehr genau wo, kann es nicht mehr finden, aber er weiß, da ist was drangekommen, Blut vom Tier, während es geschlachtet wird, dann ist was drangekommen und das ist auf jeden Fall Najis. Okay? Und er hängt das jetzt neben dem Kleid auf und er weiß jetzt nachher nicht mehr, welches der beiden Kleider Najis war. Welches der beiden Kleider Najis war. In diesem Fall, weil er die Stelle zum Beispiel nicht mehr findet. Er weiß, dass es da ist, aber er findet die Stelle nicht mehr. In diesem Fall kannst du wieder genau das anwenden, was wir gesagt haben. Und zwar, du schaust auf Hinweise und einer der deutlichen Hinweise wäre in diesem Fall zum Beispiel das Bügeln. Dasjenige Kleid, das gebügelt ist, ist dasjenige Kleid, was Tahir ist logischerweise. Und das andere Kleid, was nicht gebügelt ist, das ist dasjenige, was Najis dann war. Das heißt wieder, wenn es einen Hinweis gibt, ich handle nach dem Hinweis. Gibt es keinen Hinweis, in diesem Fall habe ich wieder das gleiche Problem wie vorher. Wie soll ich jetzt beten? Ich muss in irgendeinem Kleidungsstück beten. Aber diese Kleidungsstücke, ich gehe natürlich davon aus, dass ich keine anderen habe. Wenn ich natürlich andere Kleidungsstücke habe, das ist für mich irrelevant. Wenn ich ein drittes Kleid habe, was sicher ist, das Tahir ist, darf ich nicht eins benutzen, was unsicher ist. Okay? Deswegen, ich habe zwei Kleider und ich muss eins davon anziehen, um zu beten. In diesem Fall, was soll ich in diesem Fall machen? In diesem Fall betet man genau so oft in jedem einzelnen Kleid, wie man weiß, dass es Najis Kleider sind. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe 10 Kleider. Und diese 10 Kleider, ich weiß, dass eins davon Najis war. Weil ich zum Beispiel meine dreckige Kleidung, die ich gehabt habe, habe ich einfach zu den anderen dazugeschmissen. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, welches der 10 Kleider das Kleid ist, was Najis ist, oder Mutter Najis, besser gesagt, verunreinigt worden ist. In diesem Fall bete ich einmal, dann habe ich genauso oft gebetet, wie es Kleider gibt, die Najis sind, und dann bete ich ein zweites Mal, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich mindestens einmal gebetet habe, in einem Kleid, das Tahir ist. Und das gleiche gilt eben für eine andere Zahl. Angenommen, ich weiß, dass 3 davon Mutter Najis sind, dann bete ich 4-mal. Wenn ich weiß, dass es 5 sind, bete ich 6-mal und so weiter und so fort. Es spielt auch keine Rolle, ob in diesem Zusammenhang ich der Grund gewesen bin, der diesen Zweifel verursacht hat, oder jemand anderes. Das heißt zum Beispiel, wenn ich dieses dreckige Kleid zu den anderen geschmissen habe, dann bin ich das, da habe ich das verantwortet, aber dann gilt diese gleiche Regel, die ich erwähnt habe. Oder anders, 2 Leute, denen ich vertraue, 2 Adel-Personen, das sind Unbescholtene, zwei Unbescholtene, sie haben mir mitgeteilt, dass die Kleider, eins davon dreckig ist. Und der eine sagt das Rechte, der andere sagt das Linke. Und beiden Leuten vertraue ich gleichermaßen. In diesem Fall habe ich wieder einen Zweifel, den ich aber nicht selbst verursacht habe, sondern jemand anderes. Auch in diesem Fall handle ich danach, weil eine adel Person ist eine Person, der ich grundsätzlich vertraue. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.